1 Live Infos. Mit Jan Bungart um 19 Uhr. Merkel gegen Neuwahlen. Spektakel unentschieden im Revierderby und das Wetter nass. Regierungssuche. Noch wird gar nicht verhandelt, aber Kanzlerin Merkel hat schon mal Bedingungen für ein mögliches neues Bündnis mit der SPD gestellt. Sie will keine neuen Schulden und trotzdem Entlastungen, zum Beispiel beim Soli. Von Neuwahlen hält Merkel wenig. Als Politikerinnen und Politiker, die ein Mandat bekommen haben, einfach zurückzugehen und zu sagen, damit kann ich nichts anfangen, wählt nochmal, das halte ich für ganz falsch. Kommende Woche trifft sich Bundespräsident Steinmeier, die Parteichefs von CDU, CSU und SPD. Es könnte dann um eine Neuauflage der Großen Koalition gehen. Belästigung. In Frankreich will Präsident Macron stärker gegen Gewalt an Frauen vorgehen. Er hat mehrere Maßnahmen vorgestellt, unter anderem ein Bußgeld für Belästigungen auf der Straße. Außerdem soll es ein Mindestalter geben für Sex zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. Aus Frankreich, Kerstin Gallmeier. Macron kündigte auch bessere Unterstützung für Frauen an, die Opfer von Gewalt werden. Sie sollen künftig Vorfälle über das Internet melden können, ohne persönlich zur Polizei gehen zu müssen. In Frankreich waren 2016 nach offiziellen Angaben 123 Frauen durch Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners ums Leben gekommen. Über 200.000 wurden Opfer von häuslicher Gewalt. Allerdings hatte noch nicht einmal jede fünfte von ihnen Anzeige erstattet. Moscheeangriff in Ägypten. Suchen die Ermittler nach den Verantwortlichen für den Anschlag gestern. Laut Staatsanwaltschaft haben bis zu 30 Angreifer mehr als 300 Menschen getötet. Die Täter sollen eine Flagge der Terrororganisation IS getragen haben. Bisher hat sich aber noch niemand zu dem Anschlag auf der Sinai-Halbinsel bekannt. Bundesliga-Krimi. Das ist extrem schwierig, das jetzt mit Worten zu fassen. Das ist auch für mich ziemlich aufreibend. Ein Abend, den man in seinem Leben nicht mehr vergessen wird. Schalkes Leon Goretzka hat mit seinem Team noch ein Unentschieden gegen den BVB geschafft. 4:4. Dortmunds Trainer Peter Bosch war fassungslos, dass der Vorsprung zur Halbzeit nicht gereicht hat. Wenn man 4:0 geführt hat und am Ende ist das 4:4, dann ist man sehr, sehr, sehr, sehr enttäuscht. Gewonnen hat Leverkusen in der Fußball-Bundesliga in Frankfurt mit 1:0. Außerdem spielten Leipzig-Bremen 2:0, Augsburg-Wolfsburg 2:1 und Freiburg-Mainz auch 2:1. Gerade hat Gladbach noch die Bayern zu Gast. Nach einer halben Stunde steht es da noch 0:0. 1 live. Sektorwetter. Der Abend bringt vom Rheinland bis zum Münsterland Schauer, in den Bergen auch Graupel oder Schnee. Dazu Tiefstwerte zwischen +3 und -3 Grad. Auch morgen bleibt es bewölkt mit wenig Sonne, immer wieder Regen oder Schneeregen. In Lüdenscheid ist morgen bei 3 Grad Schluss, in Erftstadt bei 5. Mörs, Erkelenz und Bad Oeynhausen kommen auf maximal 6 Grad. Die neue Woche macht grau und zum Teil nass weiter. Stauschau. Autobahn 2, Dortmund Richtung Hannover, zwischen Flotow West und Porta Westfalica 2 Kilometer Stau. A4, Köln Richtung Aachen, zwischen Elsdorf und Merzenich 4 Kilometer. Und A40, Dortmund Richtung Essen, zwischen Dortmund-Barob und Werne 7 Kilometer stockend. Du sag mal, klinge ich weiblich heute irgendwie, Jan? Freddy, oder? Ja, Janina aus Münster hat gerade eine Mail über 1live.de geschrieben und schreibt, liebe Freddy, ich höre gerade fleißig deine Sendung. Hat die liebe Janina aber nicht aufgepasst, sag mal. Live. Nee, Freddy ist ausnahmsweise mal nicht hier, sondern ich, der Benny Bauerdick, ist hier. Hi. Beste Band. In der Kategorie sind die Jungs aus Kassel von Milky Chance nominiert bei der 1 Live Krone, dem größten deutschen Radio Award. Down by the River, von denen hören wir jetzt gleich. Und die zwei haben die Woche bei uns im Interview gesagt, wenn wir gewinnen, dann verlosen wir ein Dinner. Wir kochen. Was halt vielleicht nicht so geil wird, sagen sie. Ja, ist wenigstens ehrlich, ne? Und hey, ich meine, gegen Tiefkühlpizza zum Dinner ist ja auch nichts einzuwenden, oder? Finde ich. Über die ersten beiden Ladies, die für die Krone in der Kategorie Bester Hip-Hop-Act nominiert sind, über die quatschen wir gleich noch hier in 1 Live Gold. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing snow and oh, that we've paid unlike. Honey, I know, hey, when we walked out alone. I feel like we can throw away the forces of a past. And I know too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Down by the river.

kann sein, dass scheiße wird. Also, nein, natürlich nicht. Also die Alzheimer-Krone, nein, natürlich wird die nicht scheiße, nicht die Krone. Aber ich meine, es ist der größte und fetteste Radio-Award in Deutschland und ihr könnt dabei sein am 7. Dezember in der Jahrhunderthalle in Bochum. Kann sein, dass scheiße wird, so heißt die aktuelle Tour von Sixten, die nominiert sind für die 1Live-Krone. Das ist eine absolute Neuheit, weil die Krone wird dieses Jahr schon zum 18. Mal verliehen, aber zum ersten Mal sind in der Kategorie Bester Hip-Hop Act zwei Frauen nominiert. Yo, was geht ab? Wir sind Juju und Nora von Sixten. Wir sind nominiert für die 1Live-Krone als Bester Hip-Hop Act. Also wir haben die Krone verdient, weil wir einfach das beste Team sind und von allen Nominierten sind wir die freshesten und die krassesten. An alle Sixten Ultras im Sektor, ihr wisst ganz genau, wir gewinnen diesen Preis nur mit euch. Also immer fleißig klicken, man kann auch mehrmals wählen. Wir können alle Gewinner sein, aber nur wenn ihr uns wählt. Yeah, ihr könnt tatsächlich Gewinner sein. Wer für die 1Live-Krone abstimmt, ihr kennt das auf 1Live.de, also jetzt für Sixten oder die anderen Nominierten in den anderen Kategorien, der kann dann live dabei sein am 7. Dezember in der Jahrhunderthalle in Bochum. Und hier sind sie jetzt, Sixten für euch in 1Live. Im Wasser spiegelt sich die Sonne der Nacht. Billige Menschen in teuren Klamotten stehen nicht auf der Liste, doch komme bloß 8 im Handumdrehen. Wird ein Blatt gedreht, ist schön anzusehen, ohne anzugeben. Die Anzugträger sind angeekelt, unangenehm. Ich hab den Drang zu gehen zu der Hip-Hop-Party. Sie gönnen sich Coca und Jim Beam. Und alle sind so high wie Marley. Sie gönnen sich, wo man auch hinsieht. Vodka, Energy, Weed und Schweiß. Jeder Spaß hier drinne weiß, wie ich heiß. Rap, Asi, Publikum, ziemlich nice. Null Garantie, dass es friedlich bleibt. Verbrenn deine Halle, gib mir die Kante wie Charlie. Ich checke die Lage, rolle von Party zu Party. Du hältst mir die Haare, ich lies meine eigene Fahne. Wieder raus auf die Straße, rolle von Party zu Party. Friends and lost them through the years, and I I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Gesichtstattoos. Ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, ne? Also ich finde, also, ich meine, Geschmäcker sind verschieden, ich weiß, aber mein Geschmack ist es nicht. Eins live. Gold. Samstagsabends gucken wir nochmal auf die Woche der Promis zurück. Rapper Drake, der hat auch ein Gesichtstattoo, also nicht von Rihanna oder irgendeiner anderen Ex, sondern von Schauspieler Denzel Washington. Den kennt ihr vielleicht aus Flight zum Beispiel oder aus Die glorreichen Sieben. Und Denzel Washington war jetzt die Woche bei US-Talkmaster Jimmy Fallon zu Gast. Und der hat gefragt, sag mal, wusstest du's? Und Denzel so? I heard about this. Ja, habe ich gehört. Was ein emotionaler Gefühlsausbruch da. Aber dann zeigt Fallon ein Bild davon und fragt sich, sag mal, an welcher Körperstelle ist denn das überhaupt? I just don't know what body part this is from on Drake. Does anyone know Drake that well? Does anyone know what part? Is this his arm? Er fragt dann, kennt jemand Drakes Körper so gut, um das zu identifizieren, um diese Körperstelle zu identifizieren? Denzel ist auf jeden Fall die ganze Zeit ziemlich ruhig und dann auf einmal so. Yeah, yes. You see that? Yeah, now you got me wondering now. Where is that? Er sagt auf einmal, verdammt, jetzt frage ich mich auch, an welcher Stelle das ist. Das könnte ja auch irgendwo hinten sein, ne? Gold in 1 Live. Saddest rest, you will find me in the place I know the best.

Wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats, es ist nie so. Und dieser Typ hier vergleicht sich mit Jay-Z und scheißt auf die Blazy, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AZ. Im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Dior. Seh doch eigentlich, ey, geb ich einen Fick auf Frauen wie Easy. Okay, das mit den Chicks tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiße Easy. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleib Easy. Und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deine Leihwagen will, er schießt. Ja, doch das würde ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau, denn davor hau ich ab und sing Runaway wie Kanye. Und dann lauf ich und lauf ich, wohin ist noch offen, am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington D.C. Und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt. Schreit, Bro, komm zurück. Doch ich schlüpf gerade in die Air Yeezy und verlies. Und mach den iPod an und alles, was ich höre, ist Sunny. Ich weiß schon, du heißt Yeezy, aber ist mir egal. Ich nenn dich lieber Sunny. Ab jetzt wird alles Yeezy, denn du bist nicht mehr da. Schon du heißt, aber ist mir egal. Ich nenn dich lieber Sunny. Ab jetzt wird alles easy, denn du bist nicht mehr da. Vegas, Melbourne, Tokio. Wir bringen sie euch closer. So baby, pull me closer in the backseat of your love. Wir holen sie in den Sektor. What's up, y'all? It's us, the Chainsmokers. 25. Februar, Düsseldorf. So it's really special to come back. It's gonna be a glorious day. Yeah, sure. The Chainsmokers. Präsentiert von Einstein. Stauschau. 7:30 A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Flotow West und Porta Westfalica 1 Kilometer Stau. A4 Köln Richtung Aachen. Zwischen Elsdorf und Merzenich 4 Kilometer. Deswegen Bergungsarbeiten weiter nur eine Spur frei. Ihr müsstet eine halbe Stunde mehr mitbringen. Und nach A40 Dortmund Richtung Essen. Zwischen Dortmund-Barob und Dortmund-Klei hat es einen Unfall gegeben. 2 Kilometer Stau, Viertelstunde plus. 1 Live. Gold. Hey, ich bin's, der Benny Bauerdick. Was ein Sektor-Derby vorhin in der Fußball-Bundesliga. Der BVB führt 4:0 und Schalke schafft es dann tatsächlich noch aufzuholen. Am Ende steht's 4:4 unentschieden. Bei Dortmunds Trainer Peter Bosz war die Stimmung danach natürlich ziemlich im Keller, ne? Ja, mit den Jungs und mit uns geht das sehr schlecht, weil wenn man 4:0 geführt hat in die Halbzeit und am Ende ist das 4:4, ja, dann ist man... Ich weiß nicht genau, was die richtigen Wörter auf Deutsch sind. Ja, ist man halt einfach, ja, das darf einfach mal, es ist halt scheiße gelaufen. Das darf man ruhig aus Dortmunds Sicht dann so mal sagen. Lights in my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky. We're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. Even if we don't remember, don't remember, don't remember. Oh. Bad ideas make the best memories. Even if we don't remember, don't remember, don't remember. Coming up, can't even think about it. Dreams in a cup, just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Live. Bye. Bei euch läuft 1 Live Gold. Der Benny Bauerdick ist hier. Hey. Wow. Wow, ich bin wirklich. Ich feiere diesen Song tierisch ab. Ich finde, der klingt nach einer richtig guten Netflix-Serie. Das ist die neue Single von Selena Gomez und DJ Marshmallow. Freue mich sehr, dass ich euch den hier als nächstes spielen darf in 1 Live. Ich finde, dieser Song, der klingt wirklich, als sei es der Titelsong von irgendeiner düsteren Serie. Das klingt so ein bisschen nach Tote Mädchen lügen nicht, also hier 13 Reasons Why. Und ich finde, da merkt man ja auch, dass Selena Gomez da Co-Produzentin war. Und also hier in diesem Song jetzt, Wolves, geht es um ihre Autoimmunkrankheit und die Niere, die sie sich diesen Sommer hat transplantieren müssen. Und ich finde, diese Story und auch der Song schreit doch irgendwie danach, eine Serie drüber zu machen, oder? Ich meine, vielleicht mit Selena selbst mal wieder als Co-Produzentin. Ich meine, dass sie nicht nur singen kann, sondern auch das noch, das hat sie ja schon bewiesen. Ich bin gespannt. In your eyes there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do we want? Don't make me choose. Show me yours, I'll show you. das ist unsere Promi- und Lifestyle-Show am Samstagabend. Da gucken wir ja immer noch mal zusammen auf die Woche der Stars zurück. Was ist so passiert? Welchen neuen Gossip gibt es? Und jetzt reden wir unter anderem über Kendall Jenner. Die ist diese Woche vom Forbes Magazine nämlich zum bestbezahlten Model der Welt gekürt worden. Laura Dahmer aus dem 1Live-Pop-Team, wie viel hat sie verdient? 22 Millionen Dollar. Oh. Und damit hat sie dann noch mal schön Giselle Bündchen von der Spitze gekickt. Ja. Die war 15 Jahre lang das bestbezahlte Model der Welt. Hat letztes Jahr zum Beispiel noch 30 Millionen gemacht. Dieses Jahr aber nur noch die Hälfte. Och, die Arme. Ja. Giselle macht aber auch seit 2 Jahren keine Laufstegjobs mehr und auch sonst nicht mehr so viel. Ey, wie schafft man es zur Hölle, 22 Millionen zu scheffeln? Das ist ja... Ja, also Kendall, die läuft dagegen wirklich auf allen möglichen Laufstegen, hat zig Werbedeals, unter anderem mit einer Dessous-Marke, deswegen war sie wohl auch nicht bei der Victoria's Secret Show dabei. Und Kendall, die hat mit ihrer Schwester auch eine eigene Modelinie. Und ganz wichtig, sie und ihre Family, ne, die Kardashians, die haben ja noch ihre eigene Reality-Show und Kendall hat fast 85 Millionen Follower bei Instagram. Ja, und damit machst du ja auch richtig Kohle, ne? Laura, irgendwas machen wir falsch bei Instagram. Aber gut, bei Kendall läuft's, ne? Auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, Kendalls 22 Millionen, die sind wirklich lächerlich im Vergleich mit dem, was Beyoncé letztes Jahr gemacht hat. Mhm. Die ist seit dieser Woche nämlich die bestbezahlte Sängerin der Welt. Okay, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich wissen will, wie viel die dann verdient hat. Das ist ja... Sagst du jetzt trotzdem? Es waren nämlich so viel, wie wir zwei wahrscheinlich nicht mal in unserem ganzen Leben zusammen verdienen werden. Nämlich sag das nicht. Ah, ja, wer weiß, mit deinen neuen blonden Strähnchen. Wenn du da mal ein Foto postest. Ja. Ja, also Beyoncé hat 105 Millionen Dollar gemacht. 105 Millionen Dollar? Ja, yep, hat sie unter anderem mit ihrem Album Lemonade, ne, ihrer Welttournee und ihrer Modelinie. Und was ist mit Taylor Swift? Die war doch irgendwie letztes Jahr an der Spitze, oder? Ja, das stimmt. Die hat dieses Jahr aber nur um die 44 Millionen gemacht. Reichte gerade mal für Platz 3 und auch noch hinter Adele. Ja. Aber man muss sagen, bei Taylor, da steht ja dann nächstes Jahr auch wieder eine fette Tour an. Und ihr Album geht ja auch gerade richtig ab. Also ich glaube, auf der nächsten Forbes-Liste ist sie dann bestimmt wieder ganz vorne. Oder ich mit meinem blonden Strähnchen. Auf jeden Fall. Ich werde dafür sorgen. I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. Gotta believe me when I say it only happened once. Just for show, yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me. While you're calling me, baby. How long has this been going on? Les espoirs et dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Da ging gerade noch die. Entschuldigung, da ging gerade noch die Studiotür zu. Kollege Marvin Fischer war kurz bei mir. So, hallo Freddy, ich höre aufmerksam deine Sendung, hat Janine aus Münster vorhin geschrieben. Und ich dachte schon so, ups, hey, was ist denn los? Klinge ich auf einmal wie eine Frau? Nee, dabei habe ich heute doch extra so eine tiefe, versoffene Stimme. Ja, wer freitags feiern kann, der kann auch samstags nochmal. Könnte man sagen, ich aber nicht. Ich mache jetzt Feierabend, lege mich ins Bett, weil ich euch morgen früh um 6 schon wieder wecke. Aber ihr könnt gleich Party machen, und zwar im Radio, mit dem Radio. JC Zeller übernimmt gleich mit 1 Live Moving. Wir hören uns morgen früh wieder. Der Benny Bauer, der geht raus. Schön. Fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. See a dying star, white lies, it's a man on fire, making love with the devil.